1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Begrüße euch. Jetzt habe ich hier einen kleinen Klicker in meinem Kopfhörer. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir starten wie immer mit einer offenen, freien Runde. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge hier anrufen. 0800 220 5050, eine kostenfreie Telefonnummer. Kostenfrei könnt ihr auch mailen, domian@wdr.de, und bitte in eure Mail reinschreiben, natürlich um was es geht, und auch eure Telefonnummer. Also, die erste Anruferin heute Nacht ist die Stefanie, und Stefanie ist 22. Grüße dich, Stefanie. Hallo. Hallo, Domian. Stefanie, um was geht's bei dir? Ja, ich hatte vor 2,5 Stunden ein relativ krasses Erlebnis. Ich wollte eigentlich so eine Freundin zur Bahn bringen und plötzlich hat mich dann ein älterer Herr angesprochen und wollte eigentlich nur wissen, wo man hier noch was trinken gehen kann. Er kam irgendwie gerade aus Berlin und hat im Casino 9.000 Euro gewonnen und wollte die jetzt auf den Kopf hauen quasi. Ja, und hat halt nur festgestellt, dass hier nicht so viel los ist und was ich ihm so empfehlen könnte. Wie alt war denn der ältere Herr? Ungefähr. Der war so Ende 50. Ja. Halt auch sehr schick gekleidet, halt so ein Geschäftsmann, ne? Ja. Und meinte, okay, er ist jetzt noch bis um eins halt hier in der Stadt und danach würde er wieder in die Schweiz fahren und bis dahin will er halt das Geld auf den Kopf hauen, so. Und dann haben wir uns halt nur noch so kurz unterhalten. Ich habe halt nur gesagt, wo er so hingehen könnte, habe ihm Vorschläge unterbreitet, weil ich wollte eigentlich auch nur nach Hause gehen. Mhm. Und, kam man dann irgendwie auf den Punkt, dass er meinte, ja, er könne mir ja auch die Hälfte des Geldes geben. Also hat mir dann 4.500 Euro angeboten. Wenn ich denn nur 5 Minuten meine Hand dahin tun würde, wo er es gerne hätte. Dieses Angebot hat er dir auf der Straße gemacht? Ja, war aber nicht viel los. Also ja. Die Uhrzeit waren nicht mehr viele Leute da und also es hat jetzt auch keiner mitgehört. Hat er mir aber auf der Straße gemacht, ja. 4.000 Euro für eine Berührung. 4.500 Euro für eine Berührung über 5 Minuten. Über 5 Minuten, eine lange Berührung. Ja, dachte ich mir auch so und ich war auch erstmal sprachlos und dachte mir, okay, was tust du jetzt? Mhm. Das ist verdammt viel Geld. Und dann hat er irgendwie den Vorschlag gemacht, ja, wir können ja erstmal was trinken gehen. Ich dachte mir auch, okay, trinkst du erstmal was und denkst dann nochmal weiter nach. Und ja, dann sind wir auch was trinken gegangen. Ich habe dann direkt mir innerhalb von einer Viertelstunde 2 alkoholische Getränke hinter die Binde gekippt. Er hatte sich nur einen Kaffee bestellt. Und dann fing ich halt schon an zu überlegen, okay, könnte er jetzt bewaffnet sein, was könnte er jetzt mit mir anstellen, ne? Bin so halt die Gefahrensituation durchgegangen. Mhm. Und dann kam ich dann zu dem Punkt, wo ich mir dachte, okay, für 5 Minuten, 4.500 Euro, du bringst das jetzt irgendwie hinter dich. Dann sind wir halt in eine Seitengasse gegangen und hat er dann halt quasi, da war es halt dunkel, so, das war dann quasi mein Problem jetzt so im Nachhinein, es war halt dunkel, er hat das Geld dann in so einen Umschlag getan, wie ich annahm, und hab mir den dann schon zugesteckt. Also es war halt auch vorher so verabredet, er würde mir vorher dann das Geld geben. Ja, wie du annahmst, sagst du? Ja. Erzähl weiter. Auf jeden Fall, hat er dann halt auch seine Hose runtergelassen und ja, ich habe ihn dann quasi einen runtergeholt. Da meinte er, ja, für die 4.500 Euro wäre ja Französisch auch noch drin, geht ja dann auch schneller, ist ja für dich auch besser. Dann dachte ich mir so, okay, scheiß drauf. Und dann hat es auch nicht lange gedauert. Also innerhalb von einer Minute ist er dann auch gekommen. Ja, dann dachte ich mir, okay, jetzt nix wie weg hier. Haben uns dann noch kurz verabschiedet. Und ich bin dann ganz schnell nach Hause gegangen. Habe dann diesen Umschlag geöffnet. Und in diesem Umschlag befanden sich dann quasi Zeitungsartikel. Also er hat irgendwie das vorher präpariert. Hat wirklich... Darf ich was Spontanes sagen? Ja. Es geschieht dir recht. Finde ich, Stefanie. Ja. Wirklich, finde ich. Ich meine, was hast du da gemacht? Das ist eine, das ist eine Form von Prostitution, was du da gemacht hast. Du hast dich verkauft. Ja, habe ich. Vor allem für 2 Getränke und eine Schachtel Zigaretten. Aber hallo, und das Schicksal hat dir jetzt volle Kanne eine um die Ohren gehauen. Ja, auf jeden Fall. Mit den Zeitungsartikeln. Warst du denn nicht irgendwo ein bisschen zwiegespalten? Die ganze Zeit, also beziehungsweise bis ich mir dann dachte, okay, du trinkst das jetzt und dann dachte ich mir, ne, also mit dem Geld kann ich jetzt die nächsten Jahre quasi so halb mein Studium finanzieren und dieses und jenes Equipment kaufen. Ja, aber das ist das verlockend Böse, ne, an solchen Angeboten, dass man dann denkt, ja, man kann das und das machen. Ja. Aber abgesehen, was ich grundsätzlich davon halte, habe ich ja gerade schon gesagt, dennoch die Frage, wieso hast du dir das nicht so Cash in die Hand geben lassen und dich darauf eingelassen, dass er es verpackt in einen Briefumschlag und so weiter? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich wollte dann einfach nur noch schnell aus der Situation raus. Ich wollte das, ich hatte nur noch so vor Augen, okay, bring das jetzt schnell hinter dich, hoffentlich sieht dich keiner. Ja. Und somit habe ich das halt einfach dann, er meinte nur so, ja, ich packe für dich jetzt hier noch einen Umschlag und so und dachte mir, ja, komm mal schnell und ja. Das ist ja eine Geschichte wie im Film. Ja, das ist so unreal und ich komme auch selbst noch nicht drauf klar, vor allem, weil es ja gerade vorhin passiert ist. Wie fühlst du dich denn jetzt? Total seltsam. Also ich hatte auch schon versucht, quasi bei einer Telefonseelsorge anzurufen, da geht aber irgendwie niemand ran. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie ich jetzt damit verfahren soll, weil ich fühle mich sehr gedemütigt, ja? Ja. Quasi auch unter Wert verkauft. Also ich meine, wäre da wenigstens noch Geld drin gewesen, wäre ja irgendwie quasi meine Dienstleistung in Anführungsstrichen noch, ja. Als hätte der liebe Gott ja gleich einen auswischen wollen. Ja. Ne? Du hast dem auch einen geblasen, ne? Ja, also es ging aber dann halt recht fix, also das war dann das Positive daran. Bleibt ja nicht irgendwie zumindest ein Hauch von Ekel zurück? Definitiv. Definitiv. Definitiv. Ich hoffe, du hast ja die Zähne schon gut geputzt, ja, und desinfiziert. Ja, ja. Mhm. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich in die Wohnung kam. Ich dachte mir, oh, schnell alles wegkommen, reinigen. Ja. Hast du irgendwann in deinem Leben schon mal Sex für Geld gemacht? Nein, und ich war auch immer der festen Überzeugung, sowas würde ich nie tun. Und hast du einen Freund? Nein. Dann hätte ich es wirklich auf gar keinen Fall. Das wäre jetzt noch der Hammer gewesen, wenn du mir gesagt hättest, ich habe einen Freund und ich sag dem bloß nichts. Ich sag dem auf keinen Fall. Also du hast keinen Freund im Moment. Nee. Also das hätte ich mit meinem Gewissen dann wirklich. Wem wirst du diese Geschichte noch erzählen? Also ich habe es jetzt schon einer Freundin erzählt. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich zu Hause war und dann diesen Umschlag geöffnet hatte. Hm. Meine beste Freundin angerufen und die war auch sehr schockiert und konnte es auch nicht fassen. Und hat dann halt auch direkt für mich diese Telefonnummern rausgesucht von der Telefonseelsorge. Mhm. Und ich überlege, ob ich es meiner Mutter erzählen soll. Das überlege ich. Ich weiß nicht, ob ich sie mit meiner Information nicht zu krass belaste. Und ich weiß nicht, was hast du für ein Verhältnis zu deiner Mutter? Eigentlich ein sehr offenes. Offenes. Und ja, eigentlich doch ein recht gutes. Wir hatten mal ein sehr stressiges und angespanntes Verhältnis, aber das ist jetzt alles behoben. Und jetzt haben wir eigentlich ein offenes und freundschaftliches Verhältnis. Wie schätzt du sie denn ein, wie sie mit solchen, das ist ja nun sehr krass, wie sie damit umgehen könnte? Ja, das Problem ist, dass meine Mutter halt auch so eine Vergangenheit hat, dass sie früher, als sie ungefähr so in meinem Alter war, halt auch, also jetzt nicht mit Männern für Geld geschlafen hat, das um Gottes Willen nicht, aber sie hatte halt auch Affären mit Männern, die halt schon reicher waren. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ob sie sich dann Vorwürfe macht, dass das irgendwie alles auf mich jetzt noch abgefärbt hat, was ich so in meiner Kindheit mitbekommen hat, und ob sie das jetzt überhaupt verkraftet. Also ob das jetzt nicht ein bisschen zu viel Information für sie ist. Was wäre denn für dich der Vorteil, dass du es deiner Mutter erzählst? Ich weiß ja nicht, wie sich das jetzt noch in mir auswirkt. Also momentan kann ich es halt noch nicht so richtig fassen, was ich getan habe. Mhm. Und ich weiß aber nicht, wie mich das jetzt noch verändert weiterhin. Ja. Und wenn ich ihr das sagen würde, dann könnte sie vielleicht gewisse Verhaltensweisen nachvollziehen, wie auch immer. Sie hat jetzt noch 2 Tagen Geburtstag, das ist auch ein bisschen ungünstig. Ja, wollen wir es vielleicht das nicht zu spekulativ sehen? Sie ist doch einfach für dich vielleicht, also ich würde erstmal spontan sagen, halt den Mund, sag der Mutter nicht. Okay. Ich sag's mal spontan, ich weiß nicht, müsste man nochmal drüber nachdenken. Weil eigentlich willst du ja nur reden mit ihr und du belastest sie damit und das ist wenn du dich austauschen willst, Quatsch mit deiner Freundin, da hast du ja eine gute Ansprechpartnerin. Ja. Und sie ist doch für dich einfach so, du hast einen fulminanten Fehler begangen. Ja. Ne? So, den musst du jetzt ausbaden, dadurch, dass du in schlechter Stimmung bist und dich gedemütigt und dreckig und klein fühlst. Hm. Das musst du jetzt aushalten, dann musst du durch. Okay. Und zieh einfach sie zu, dass du dann auch eine ordentliche Konsequenz daraus ziehst. Das solltest du nochmal in eine so verführerische Situation kommen, wie auch immer, vielleicht gar nicht mal, wenn es nur um Sex geht, sondern auch um andere Bestechlichkeiten, dass du Nein sagst. Letztendlich ist es immer schlecht für die eigene Psyche, für die eigene Seele, wenn man solchen Dingen auch nur im Kleinen nachgeht. Mhm. Es ist immer gut, wenn man gerade zu seinen Sachen stehen kann und wenn man nicht viel Geld hat, aber man hat es dann mit wenig Geld irgendwie geschafft, als dann mit solchen komischen Tricks. Ja, das habe ich mir im ersten Moment halt auch gedacht und dann habe ich das aber irgendwie wieder über Bord geworfen. Das war ein wirklich unmoralisches Angebot und du bist drauf eingegangen. Ja? Das habe ich ihm auch so gesagt, dass das dann unmoralisch. Ja klar, der hat hochgepokert und der hat es geschafft, ne? Ja, der hat es geschafft, ja. Der ist jetzt wahrscheinlich sehr glücklich. Stefanie, Weißt du, dass ich habe es gerade überlegt, dich noch mit meiner Psychologin zu verbinden. Ja. Eigentlich möchte ich das gar nicht tun. Eigentlich finde ich, da muss ich jetzt alleine durch. Es sei denn, du sagst mir irgendwie, es hat dich jetzt so umgehauen, dass du wirklich sehr labil bist und doch gerne ein Gespräch möchtest. Dann kannst du das natürlich gerne haben. Also ich habe schon schlimmere Sachen durch, von daher weiß ich, wie andere Sachen sich so anfühlen. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Ja, kurzes Gespräch mit meiner Psychologin, der Simone. Okay. Und dann buch es ab unter schweren Fehlern. Aber wir alle machen Fehler und so ist es halt im Leben. Okay. Meintest du, ich sollte eventuell die Polizei informieren, dahingehend, dass hier so ein Typ unterwegs ist und so Sachen macht? Oder ist es da total fehl am Platze? Ja, ich meine, der hat ja in dem Sinne, der hat einer erwachsenen Frau ein Angebot gemacht. Ja. Wenn du jetzt minderjährig wärst, dann würde ich sagen, natürlich, sofort. Okay, ja. In dem Fall würde ich ja spontan erstmal sagen, nee. Gut. Würde ich so spontan sagen. Können wir im Hintergrund auch nochmal drüber nachdenken. Alles klar. Ja? Stefanie. Okay. So, in diesem Sinne, und du legst bitte auf und wir rufen dich gleich zurück. Alles klar, okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, die Frage, soll ich das meiner Mutter sagen oder soll ich das meiner Mutter nicht sagen, von Stefanie, bringt mich jetzt gleich dazu, euch unser Thema für morgen vorzustellen. Morgen haben wir ein unter Umständen schwieriges Thema, aber durchaus dann auch sehr interessantes Thema, nämlich das Thema heißt moralische Konflikte. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die zurzeit zum Beispiel, in einem großen moralischen Konflikt stecken und sich vielleicht folgende Fragen stellen. Ich werde dich mal ein paar Beispielfragen vorlesen. Soll ich meinen Vater verraten, der eine heimliche Geliebte hat? Ist ein moralischer Konflikt. Soll ich einen Verwandten anzeigen, von dessen Fahrerflucht nur ich weiß? Auch großer moralischer Konflikt. Soll ich meinem Kind sagen, dass es aus einer Vergewaltigung stammt? Eine unglaublich komplizierte Frage. Soll ich meinen schwerkranken Eltern sagen, dass ich selbst eine tödliche Krankheit habe? Und so weiter. Das ist morgen unser Thema. Und wer von euch in einer solchen Situation im Moment steckt, in einem solchen moralischen Konflikt, wo man nicht so ganz klar und schnell Ja und Nein sagen kann, sondern wo man wirklich sehr intensiv vielleicht drüber nachdenken muss, der kann morgen anrufen, ab 0 Uhr wie immer, oder natürlich auch mailen. So, jetzt geht es aber weiter mit der zweiten Anruferin für heute und das ist die Ingrid. Ingrid ist 56. Hallo Ingrid. Ja, guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, ich hatte vor anderthalb Jahren schon mal mit dir über meinen Freund gesprochen. Mhm. Und zwar, bei mir ist es im Moment so, dass ich zu viele Probleme habe. Also ich weiß im Moment nicht, wie ich damit fertig werden soll. Was sind das für Probleme, Ingrid? Ja. Probleme mit dem Freund? Ja, nicht nur das. Ich habe auch ein anderes Problem und ich habe also, wie gesagt, seit anderthalb Jahren Gleichgewichtsstörungen mit Panikattacken. Das heißt also, ich traue mich bestimmte Wege nicht mehr zu gehen. Ja. Ich habe Tage, da traue ich mich gar nicht nach draußen zu gehen, weil die Angst da ist, rauszugehen. Mhm. Wie gesagt, so ich vermeide auch Plätze, wo viele Menschen sind und ich müsste irgendwie auch mal hier oder dahin. Ich traue es mich einfach nicht. Mhm. Na, also ich sitze dann zu Hause und denke, Mensch, du musst jetzt raus. Dann ist die Angst da und ich gehe dann nicht. Ich gehe nicht, ne? Mhm. Weil ich sag mal, ich hätte es mit Sicherheit geschafft, aber die Angst, die sagt, nee, bleib lieber zu Hause, sonst passiert hier draußen was. Und also heißt das, dass du dich hauptsächlich zu Hause aufhältst? Ich bin immer nur zu Hause. Ja gut, ich sag mal, ich gehe morgens raus. Also morgens kann ich noch Wege machen, aber wie gesagt, immer eigentlich dieselben. Das heißt, wo gehst du morgens hin? Ja, ich gehe morgens zum Einkaufen, aber ich gehe dann so eine Strecke entlang, wo wie gesagt nicht viele Menschen sind. Mhm. Ja, wenn mir was passiert, ich bin dann gut alleine. Ich habe mein Handy immer dabei, wenn mal was ist, aber ich nehme keinen Arztbesuch mehr wahr, weil ich einfach Angst habe, etwas weiterzugehen. Was, ja, was, Moment, was heißt das? Ich nehme keinen Arztbesuch wahr, ja, weil ich Angst habe, etwas weiterzugehen. Genau. Was heißt das? Ja, ich sag mal, ich wohne hier in der Stadt und mein Arzt ist was. Ach so, weil du direkt weitergehen, ich dachte, du meinst im übertragenen Sinne weitergehen. Ah, verstehe. Nun könnte man mit dem Bus fahren. Das geht nicht. Würde ich mich auch nicht zutrauen, nein. Mhm. Also ich sag mal, die Ärzte, wo ich hin müsste, die wohnen sind in meiner Nähe. Ja. Ja, aber wenn ich abends vorher schon weiß, sagen wir mal jetzt, ich habe einen Termin bei meiner Therapeutin, wenn ich dann morgens gefrühstückt habe, ich habe schon so ein Herzrasen, weil ich weiß, ich muss jetzt nach draußen, mhm. ich habe den Termin da. Mhm. Ja, und das geht jetzt, diese Ängste hast du jetzt wie lange schon? Die habe ich schon, ja, gut anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Mhm. Und ich bin in Behandlung seit einem Jahr bei einer Therapeutin und die ist auch am Anfang mit mir rausgegangen, die ist mit mir Wege gegangen. Mhm. Die hat zu mir gesagt, so, jetzt gehen Sie mal dahin, ich bleib da irgendwo an der anderen Ecke stehen, ne? Mhm. Dann klappt das, dann geht das auch, weil ich weiß, ich muss das jetzt machen. Ja. Das heißt, du hast eine Therapeutin, die gezielt mit diesen Dingen sich beschäftigt bei dir. Genau. Dennoch hat es nicht so einen großen Erfolg. Nee. Also ich sag mal, bei mir ist es auch so, wenn ich rausgehe, ich kann mich eigentlich nicht links halten. Also das hört sich vielleicht dumm an, aber ich streife eigentlich immer so rechts an der Hauswand entlang. Mhm. Und wenn ich über die Straße muss, das heißt, wenn ich nach links rüber muss, das fällt mir schwer. Mhm. Ja, man kann es keinem sagen, das glaubt kein Mensch, aber es ist so. Also, kann ich das so ganz, ganz profan interpretieren, dass du ganz rechts gehst, als Schutz suchend an der Hauswand? Ja, das ist der Schutz wahrscheinlich. Mhm. Ne? Und wenn ich dann wieder über die Straße muss, dann muss ich erstmal stehen bleiben, um überhaupt nach... Ja, verstehe. Also, du hast gerade gesagt, du hast auch einen Freund. Ja, wie gesagt, den habe ich seit 2,5 Jahren. Und bei ihm, es ist damals schon so gewesen, wo ich mit dir darüber gesprochen habe, er wohnt ja noch zu Hause bei der Mutter. Mhm. Ja, und ich sag mal so, er ist kompliziert. Also erstmal sehen wir uns nur immer am Wochenende, ja, weil das bei ihm wegen der Arbeit in der Woche nicht geht. Er kommt dann zu dir? Er kommt zu mir, er bleibt dann auch am Wochenende bei mir. Ja. Und ja, das Problem mit ihm ist eben halt, ich muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, was ich ihm gegenüber sage. Also ich sag mal, wenn wir am Wochenende weg sind, er trinkt sich ja schon mal ein bisschen Alkohol, wo ich nichts gegen habe. Mhm. Aber wenn ich dann irgendwie ein falsches Wort sage, dann wird er gleich wütend und aggressiv und schnauzt mich an. Ja, und das ist jetzt am Samstag so gewesen, wir sind weg gewesen. Er hat sich 2 Schnäpse und 4 Bier getrunken. Mhm. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, da ist er frech geworden mir gegenüber und da sage ich noch irgendwie so zu ihm, ich sage immer, wenn mich mal ein Mann schlagen würde, ich sage, ich würde auch zurückschlagen. Ne? Mhm. Das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen dürfen. Dann ist er noch wütender geworden und sagt er, ich gehe jetzt nach Hause. Ich sage, André, bring mich wenigstens bis vor die Haustür, weil das war nachts um 12:30. Ja, ne? Ist aber nichts passiert. Er ist aus der Wirtschaft gegangen. Also er hat dich nicht geschlagen. Nein. So, jetzt bin ich ein bisschen am Schwimmen, Ingrid. Du hast mir erzählt von deiner Angsterkrankung. Ja. Du hast mir erzählt von den Gleichgewichtsstörungen, die ja vielleicht eher eine organische Erkrankung sind. Und du hast mir jetzt erzählt von den eventuellen oder auch realen Schwierigkeiten von deinem Freund. Ja. Was ist das Hauptthema? Das Hauptthema ist eben für mich. Ich bin nicht stark genug mir gegenüber. Also wenn wir Krach haben, mein Freund, der meldet sich mal 3 Wochen nicht, mal 4 Wochen nicht, er sagt immer, ich brauche eine Auszeit. So. Mhm. Und ich kann nur mit ihm kommunizieren über seine Mutter. Das heißt also, wenn was ist, ich muss die Mutter anrufen, weil er kein eigenes Telefon hat. Wie alt ist er? Der ist 48. 48, Ja. Und wie gesagt, ich habe vor ein paar Stunden noch mit der Mutter gesprochen. Ich habe gesagt, was ist los? Der sagt auch nicht, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Ich habe ihr nur immer gesagt, Mensch, der soll mich anrufen. Er tut's dann aber auch nicht. Ich meine, das ist ja natürlich ein absolut krasses Ding, dass ein 48-jähriger Mann kein eigenes Telefon hat. Mhm. Und dass du mit der Mama, dass du mit der Mama das ausklamüsern musst. Wie hältst du denn das überhaupt aus? Ja, ich halte es auch nicht mehr aus. Ich bin auch fertig. Ich sag ja, wir sind am Samstag weg gewesen in der Gaststätte und durch diesen Streit, ich habe dann da gesessen. Ach, das geht dann. In die Gaststätte kannst du gehen. Ich gehe auch mit meinem Freund tanzen auf die Ü30. Das kann ich auch. Das kann ich auch alles. Ich kann nur nicht bestimmte Wege nicht mehr gehen, weil ich Angst habe, rauszugehen. Verstehe. Ne? Und mein also alleine Problem, vor allen Dingen dann auch. Ja, mein Problem ist mit meinem Freund, wie gesagt, der ist am Samstag, hat das Lokal verlassen, hat mich da sitzen lassen und hat sich weder am Sonntag noch gemeldet, noch heute und ich weiß jetzt nicht, wo ich dran bin. So. Und mein Problem ist, wenn ich jetzt zu Hause sitze, ich rufe an, ich rufe ständig an, ich spreche mit der Mutter und... Was sagt denn die Mutter? Ja, die Mutter sagt, ja, sagt sie, ich sage ihm das, was sie mir erzählt haben und ich kann da auch nichts und so. Er sagt ja nicht, ich mach Schluss oder ich komme morgen oder dann. Insgesamt wieder. Bist du mit diesem Mann wie lange zusammen? 2,5 Jahre. Zweieinhalb Jahre. Ich weiß nicht, warum ich das mitgemacht habe so lange. Also, weißt du, das ist natürlich eine doppelte Belastung. Du hast einmal deine Erkrankung und hast da letztendlich auch, ich sag's jetzt mal ein bisschen provokativ, auch eine kranke Beziehung. Ja. Weil der Typ, wenn der mit 48 so eine Mama-Socke ist, und sein eigenes Leben nicht hinkriegt, ist das für dich nicht gut? Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich sag ja, ich bin auch fertig. Ich weiß nicht mehr. Ich möchte, dass ich so stark bin mir gegenüber selber, dass ich mir sage, so, du gehst jetzt nicht raus zu Telefonzelle, du rufst den jetzt nicht mehr an, du lässt den jetzt in Ruhe. Ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, indem du letztendlich erstmal für dich eine klare Entscheidung triffst. Was fühlst du denn, empfindest du denn für diesen Mann noch? Ja, ich weiß es nicht. Also ich liebe den irgendwo, aber wenn wir Krach haben, dann bin ich so wütend auf den, dass ich mir sage, so, jetzt ist Feierabend. Aber okay, die Formulierung, ich liebe den irgendwo, reicht für mich schon aus, dass ich denke, die Sache ist eigentlich gegessen. Ja. Ne, wenn man jemanden wirklich liebt, sagt man nicht, ich liebe den irgendwo. Irgendwo liebe ich meinen Wellensittich auch. Ja, gut, sicher. Ja, doch, ich... Ja, ob das noch Liebe ist, weiß ich nicht, nach dem, was ich so mitgemacht habe bis jetzt. Also ich habe den gerne. Und ich würde, das ist natürlich jetzt sehr, sehr schwer, da so einen ganz, ganz greifenden Rat zu geben. Ja, genau. Aber die Richtung ist, dass du erstmal für dich eine Entscheidung fällen musst. Ich will nicht mehr. Und erst auf der Basis dieser Entscheidung kannst du dann auch sagen, ich gehe nicht mehr ans Telefon oder ich telefoniere überhaupt gar nicht mehr. Versuch es doch einfach mal ein paar Tage durchzuziehen. Ich würde aber dennoch gerne auch nochmal dich weiterreichen an meine Psychologin, damit ihr noch auch über die anderen Sachen nochmal ein bisschen reden könnt, weil ich glaube nämlich, das ist sehr verzahnt miteinander. Ja. Vielleicht kann sie dir auch noch einen anderen Tipp für eine andere Psychotherapieform geben oder was auch immer. Dass irgendwas mal ein bisschen vorangeht und dass man dir hilft. Das hat ja nichts gebracht bis jetzt. Eben, das ist genau, damit es vorangeht, Ingrid. Ja, okay. Würde ich dich bitten aufzulegen, wir melden uns gleich nochmal. Ja, okay, danke schön. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ja. Angela, hallo Angela, 27. Jan. Grüße dich. Erstmal ein Kompliment an deine Sendung. Danke, sehr nett, dass du das sagst. Ja. Angela. Ja, ich rufe an, weil, also Folgendes, ich bin seit über 8 Jahren mit meinem Freund zusammen und jetzt habe ich dieses Jahr rausbekommen, dass er mich betrogen hat. Also, wie hast du es rausgekriegt? Durch eine gemeinsame Freundin von uns, also das ist die Freundin von seinem besten Freund. Ja. Und die sagte mir das dann irgendwie, hat mir so Andeutungen gemacht, dass er mir wohl fremdgegangen ist. Aber nicht mit ihr? Nein, nicht mit ihr. Also das war... Die hat das irgendwie rausgekriegt? Genau, das war eine Arbeitskollegin von ihm. Und das Problem ist, die wohnt auch noch bei uns im Haus und... Ja, wir waren eigentlich immer gut mit denen befreundet. Sie ist jetzt auch in einer neuen Beziehung. Ist das denn einmal passiert oder mehrmals? Also das ist wohl nur einmal passiert, hat er mir dann auch hinterher gesagt. Ach, du hast ihn darauf angesprochen? Genau, ich habe ihn darauf angesprochen und er hat dann auch alles zugegeben und hat dann auch gesagt, das war halt eine einmalige Sache, weil ich damals so eifersüchtig war und irgendwie... waren dann halt auch noch Drogen im Spiel und er sagte, er ist dadurch auch irgendwie leichtlebiger geworden und 8 Jahre zusammen, wann war dieses Fremdgehen? Das war vor gut 5 Jahren ungefähr. Ach, vor 5 Jahren? Ja, er hat mir das 5 Jahre lang verschwiegen. Und das ist auch das so, was ich auch irgendwo so schlimm finde, dass er das so mit so Moment, ich verstehe. Das Fremdgehen war vor 5 Jahren. Genau, vor 5 Jahren. Und das ist jetzt dann irgendwie rausgekommen durch diese Freundin da. Und dann hast du ihn angesprochen und dann hat er gesagt, ja, das war damals vor 5 Jahren. So, ne? Ja, genau. Drogen, welche Drogen waren im Spiel? Ich sag mal so Amphetamine, Kokain. Also schon die härtere Nummer. Ja, genau. So, jetzt würde ich ja erst einmal sagen, Mensch, du bist immer noch mit dem zusammen. Ist die Sache nicht längst schon Schnee von gestern, aber du rufst heute an. Ja, genau, weil das ist irgendwie, ich weiß nicht, das bedrückt mich so sehr, weil ich war ja auch mit ihr so, sag ich mal, jetzt nicht richtig gut befreundet, aber man hat was unternommen. Die waren öfters bei uns oben und. Wie hat sich denn jetzt seitdem das wieder so wie hat sich das danach weiterentwickelt, mit zum Beispiel mit dieser Frau auch? Also ich sag mal, jetzt stehe ich mit dieser Frau auf Kriegsfuß. Ja, jetzt ist gut. Seitdem du es weißt. Genau, seitdem ich das weiß. Also ich habe ja auch eigentlich viele Probleme anvertraut und das enttäuscht mich auch so, dass sie so mein Vertrauen, sag ich mal, irgendwie ja ausgenutzt hat auch. Also ich habe das irgendwie immer gemerkt, dass da so eine Spannung zwischen uns ist. Und ich weiß nicht. Vor 5 Jahren passiert. Und wann hat dein Freund dir das? Wann hast du deinen Freund angesprochen? Das war jetzt auch so im Februar 2008 ungefähr. In diesem Jahr. Genau. Wie ist denn seither eure Beziehung, also zwischen dir und deinem Freund, seitdem du also, das... Ich sag mal so, am Anfang, so konnte ich gar nicht so mit ihm schlafen, weil ich mich auch irgendwie davor geekelt habe. So, weil, ich sag mal, ich bin so ein hundertprozentig treuer Mensch. Mhm. Und das war irgendwie für mich, ich weiß nicht, das Komische ist ja, ich liebe ihn trotzdem noch, weil ich irgendwie weiß, dass wir zusammengehören. Und das Verrückte ist dabei noch, und er hat mir, sag ich mal, ein paar Monate vorher noch einen Heiratsantrag gemacht und auch mit der Familienplanung und alles. Und das war alles so perfekt. Und wie alt ist er? Mein Freund, der ist jetzt fast 29. 29. Ist deine erste ganz große Liebe? Ja, also meine erste ganz große Liebe. Wir sind ja ziemlich jung zusammengekommen auch, aber ja, ist so mein erster richtiger Freund. Mhm. Aber du hattest auch schon Erfahrungen mit anderen gesammelt vorher? Also jetzt so sexuell noch nicht. Sexuell noch nicht? Ah, ja. Umknutschen, Händchen halten. Mhm. Er hat gesagt, das ist einmal passiert. Genau, es ist einmal. Er hat es erklärt, du hast es gerade ja erzählt. Mhm. Hat er zu dir gesagt, dass ihm das leid tut? Ja, also er hat dann auch, ich sag mal, einen Tag später bin ich dann auch erstmal aus der Wohnung raus und wollte einfach nur irgendwie wohin, also einfach raus. Und ja, dann, wo ich dann wieder hier war, hat er auch geweint und hat mir gesagt, er konnte es mir nicht sagen, weil er Angst hatte, ich würde ihn verlassen. Mhm. Und ich wäre seine große Liebe und sein größter Halt. Und aha. Das sagt er für dich auch glaubwürdig. Ja, doch, also das glaube ich ihm schon. Ich denke auch schon, er sagte ja auch, er ist froh irgendwo, dass es raus ist. Mhm. Auch wenn, ja, ich praktisch die Leidtragende bin. So. Mhm. Und er sagte, er wünscht auch, es wäre nie passiert. Und weil er so, Anja, einfach, jetzt ja. muss ich mal klar was dazu sagen. Ja. Das ist natürlich blöd, dass das vorgefallen ist. Und nicht schön und verletzend für dich. Daran gibt es gar nichts zu rütteln. Mhm. Für mich ist ganz entscheidend, dass es nur einmal passiert ist. Wir wollen immer glauben, dass es so ist. Ja. Dass es dann auch noch unter extremen Umständen passiert ist. Mhm. Vor allen Dingen ist aber für mich wichtig, dass er offensichtlich große Reue zeigt und dass er dir seine Liebe gestanden hat. Ja, das stimmt. So. Das sind gewichtige Faktoren. Ja. Da finde ich jetzt an deiner Stelle, also ich billige dir zu, dass du da schockiert warst und traurig, und das ist natürlich Vertrauensbruch, gar keine Frage. Aber ich denke trotzdem, offensichtlich liebst du diesen Mann ja auch sehr. Ja, das ist ja das Verrückte. Das ist das Verrückte. Das eben zum... Wie? Ich muss dazu noch sagen, also ja, was natürlich auch blöd von mir war, aus Rache habe ich dann mit einem anderen Mann rumgeknutscht, sag ich mal, um ihm weh zu tun. Und aber nur geknutscht. Nur geknutscht. Ja. So, da seid ihr ja fast schon bald quitt, nicht ganz, aber Angela, zum Lieben gehört auch Verzeihen. Das ist ein alter Spruch und das ist ein verdammt guter Spruch und ein schlauer Spruch. Und dann sollte man auch nicht irgendwie päpstlicher als der Papst sein. Dass man auch irgendwann dann sagt, okay. Ich hab nur so eine Wut auf diese Frau, weil... Ach nee, du kannst auch genauso wütend auf deinen Freund sein. Also da gehören immer zwei zu und da trägt jeder gleichermaßen die Schuld. Ja. Die Frau ist jetzt irgendwie erstmal nebensächlich. Ihr müsst das für euch regeln, finde ich. Und die Grundkomponenten sind gut, die stimmen. Jetzt hast du auch lange genug geschimpft, glaube ich, von Februar bis heute. Und warst sauer, hast auch schon mal ein bisschen fremd geknutscht, das ist auch okay. Ja, so, und jetzt sollen wir mal einen Strich runter machen und nach vorne gucken. Ja, und genieße die Beziehung, sei froh, dass ihr ein Glück habt. Und jeder macht mal einen Griff daneben. Keiner ist perfekt. Und dein Freund auch nicht. Obwohl ich noch dazu sagen muss, also seine Mutter ist dann natürlich auch immer so ein treibender Punkt. Sie ist nicht ganz einverstanden mit mir. Und gut, er schlägt sich natürlich jetzt auf die Seite von mir. Und ich meine, das zeigt mir auch, dass er mich liebt. Und Also die Schwiegermutter in Spee mag dich nicht besonders. Nee, also nicht wirklich. Der hat da immer was an mir auszusetzen. Und er schlägt sich auf deine Seite. Ja, doch. Also Angela, was willst du noch mehr? Was willst du noch mehr? Ja, stimmt. Sag ihm, Schatz, ich verzeihe dir. Ja. Und du hast ja nur auch schon ein bisschen Revanche geübt. Und dann schaut mal nach vorne. Und konzentriert euch jetzt auf die Gegenwart und eure Beziehung. Das ist wichtiger, als sich da so zu zermürben. Ja, weißt du? Ja, ich habe nur Angst, gefühlsmäßig, ich war immer so hundertprozentig dabei. Mittlerweile ist ein bisschen, sag ich mal, von meinen Gefühlen, Vielleicht aber auch, Angela, weil du dich da zu sehr jetzt auch hinein hast fallen lassen in diese Skepsis und in diese Zorn und so weiter. Also, ja, ich würde es wirklich sagen, gib dir und euch eine Chance. Und dann gib sie aber auch wirklich. Und wühl nicht mehr in der Wunde und guck nicht immer zu nach hinten und in die Vergangenheit. Und dann ist es irgendwann auch mal gut, weißt du? Ja. Strich drunter. Alles Liebe wünsche ich euch beiden. Ja, danke, Domian. Ja. Kannst du mir noch ein Autogramm schicken? Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich an. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Bianca. Hallo Bianca. Hallo Domian. 49 Jahre alt. Nee, das war nicht ganz richtig. 41. Mach das ich bitte dich, selber um Entschuldigung. Bianca, du klingst ja auch wie 41. Was rede ich mit 49? So klingt man so. Ja, sehr nett, danke. Ich hätte auch fast 37, hätte ich geschätzt, so von der Stimme. Also jetzt bin ich sicher, das ist doch schon mal schön. war schon fast am Schlafen auf der Couch, aber dein erster Anrufer, der ließ mich dann wieder sofort wach werden. Der eine Anruferin war, ne? Die eine Anruferin, genau. Also ich finde, du bist ein bisschen hart mit ihr ins Gericht gegangen. Ehrlich, findest du? Tut mir wirklich leid, ja, finde ich. Ich bin selber Mutter von zwei Mädchen in diesem Alter und wir reden zu Hause über alles. Hey, Mädchen, die ist 22, die ist keine 16 mehr. Ne, die ist 22. Gut. Okay, aber ich denke so in, weiß ich nicht, wie reif ist man denn in dem Alter? Na hör mal, wie alt sind deine Mädels? 21 und 24. So, jetzt kommt ein Mädel zu dir nach Hause und sagt, Mama, da hat gerade ein Kerl, hat mir 4.000 Euro angeboten, wenn ich dem mal einen runterholen und einen blase. Dann sagst du doch nicht, oh ja, okay, haben wir alle früher mal gemacht. Nee, so ist es ja nur nicht. Aber ich meine, er ist ja nicht sofort mit der Tür ins Haus gefallen und hat gesagt, ja komm, ne, blass mir mal an. Nee, aber anfassen, das ist schon schlimm genug. So, anfassen denkst du dir, mein Gott, ne, 4.000 Euro, sie ist am Studieren, sie hat es ja nun auch, sie hat es ja auch so erklärt, dass man es nachvollziehen kann, was ihr dabei durch den Kopf gegangen ist. Und ich finde es schon echt traurig, dass ein junger Mensch, wenn er etwas lernen möchte, wirklich finanziell nicht die Grundlage hat, um zu sagen, na, hör mal, komm, vergiss es mal. Ne? Und ich meine, 4.000 Euro für anfassen, so wie sie sagte, ist wirklich eine Menge Geld. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen sind korrupt und wie viel machen, ich weiß nicht. Und ich möchte gern für mich wissen, wie viele Menschen würden was für 4.000 Euro machen. Und wenn du jetzt nachfragst, wer hätte für 4.000 Euro nur angefasst? Ich würde das nur mal nur fürs Anfassen. Mhm. Ich glaube, da wäre wenigstens an der Uni und wenn nicht noch woanders, noch bestimmt viele gewesen, die gesagt hätten, okay. Ich will dir sagen, die 4.000 Euro. Bianca, das Argument der Masse überzeugt mich überhaupt nicht. Das mag sein, was du sagst. Aber ich finde es nicht in Ordnung. Und ich glaube, auch wenn es nur anfassen gewesen wäre, hätte die Stefanie sich auch schlecht gefühlt. Du fühlst dich schlecht, wenn du sowas natürlich machst. Natürlich, und gerade das finde ich ja so schlimm daran. Sie hat sich ja, sie hat sich bewusst dafür entschieden, trotz alledem, obwohl sie wusste, also der Job ist kein leichter Job. Und dieses, ich sag mal, Job jetzt, den sie da jetzt gemacht hat, wo sie sich drauf eingelassen hat, sagt aber, okay, komm, das Geld und das ist verlockend und ist gleich irgendwie doppelt benutzt worden. Erstmal dieses Gefühl zu haben, ich hab mich da auf was eingelassen, was ja nun auch nicht so ganz toll für mich war. Mhm. Und dann noch dieser Betrug, diesen Betrug feststellen zu müssen. Ja. Und ich finde in dem Alter echt wirklich, ich weiß ich nicht, ich sag ja, ich weiß nicht, wie, ich wäre froh, wenn es mir meine Mädchen erzählen würden. Mhm. Ganz ehrlich gesagt, weil ich sag ja, aber weißt du, ich finde, dass man in solchen Sachen mit sich selbst und auch mit Freunden, wenn mir das eine Freundin erzählt hätte, hätte ich das ganz genauso gesagt, dass man da wirklich klar mit umgehen muss. Auch nicht ein bisschen anfassen. Das ist ein sich verkaufen. Ob du nur ein bisschen anfasst natürlich. Oder ob du einen runterholst, um es mal als vulgär auszudrücken. Okay, letztendlich ist es das. Da hast du schon recht, dass das ein Verkaufen ist, aber. Und Geld zu verdienen aufgrund von Bestechung und Korruption ist immer schlecht. Immer schlecht. Auch wenn es noch so dringend braucht. Der Mensch ist schwach, ne? Und keine Erklärung, keine Entschuldigung. In dem Alter, ne? Und ich meine, wie gesagt, es ist eine Menge Geld für ein bisschen anfassen. Denn diese Sache hat sich ja nun, so wie sie es erklärte, von alleine irgendwo fortgesetzt, aber dann sagte, ja, ne, wenn sie das Ding schon in der Hand hat, na komm, dann nimm's doch mal im Mund. Ja, aber siehst du, so geht es doch. Und dann hat sie weitergemacht. Ja. Wenn du einmal dich auf so ein Feld begibst, bist du verloren. Du hast ja auch recht, ich will ja auch gar nicht sagen, dass das, was sie getan hat, in Ordnung ist. Aber man kann ihre Gedankengänge nachvollziehen und es tut mir auch wirklich leid, ne, dass sie da so über den Tisch gezogen wurde, weil ich denke mir, eventuellerweise eine Frau, die vielleicht ein bisschen reifer gewesen wäre, die hätte ihm dazu was anderes erzählt und genau das hat er ausgenutzt. Und ich bin auch der Meinung, man sollte es schon der Polizei sagen, gerade zum Schutz der anderen. Der geht nach Hause, der macht das jeden Tag und findet das unheimlich toll. Ja. Ne? Weil, wie gesagt, es gibt genug, die überlegen, Mensch, nur anfassen für das Geld. Du hast nicht diese Möglichkeit, um länger drüber nachzudenken, um es für dich in Gedanken auszudiskutieren. Ich denke, genau das ist ja dieser Punkt, dieses Überrumpeln. Ja. Und das wirklich so als sich hineinzuversetzen, ist immer die eine Sache. Das ist natürlich völlig richtig, was du sagst. Aber hinterher dann eine Position einzunehmen, ist eine andere Sache. Reinzuversetzen kann man sich in viele schlimme Sachen, dass man jemanden nachvollziehen kann, wo irgendetwas nicht so richtig gelaufen ist. Und dennoch ist es nicht richtig. Aber ich nehme deine Kritik durchaus ernst und auf, dass ich sie vielleicht ein bisschen sehr heftig beurteilt habe. Ja, ich meine, gut, sie war ja jetzt nicht, wer weiß, wie schockiert. Also, ja, wir haben sie auch noch mal betreut im Hintergrund. Also. Ja, habe ich mir auch schon. Aber ich meine, sie macht jetzt noch nicht den Eindruck, als ob sie da jetzt wirklich, als ob sie da wirklich auch in ihrer Seele, wer weiß, wie getroffen wurde. Ja, ja. Aber ich denke so als Mutter schon, ich hätte mir auch so, weiß ich nicht, also man macht sich dann ja nur auch so seine Gedanken. Ja? Abgesehen davon, da haben wir gar nicht gerade weiter drüber gesprochen. Es hätte ja auch wirklich noch was Schlimmes passieren können. Ja, richtig. Die sind richtig. Irgendwie in eine Seitengasse gegangen. Ja. Weiß der Teufel, was für ein Kerl das gewesen sein könnte. Ja, so war er offensichtlich ein harmloser Kerl. Aber, ja, ist richtig, weil das ich denke auch, also das sind auch immer so Sachen, wo man, ich meine vielleicht nicht nur als Mutter, dass man auch so denkt, mein Gott, na, auch was für Situationen. Absolut. Jemand oder deine Kinder einlässt, wo du gar nicht so mit rechnen ja, würdest. Ja, ne? Ja, ja. Also, aber das ist insofern ja schon heftig. Aber ich denke, das ist etwas, da hat sie fürs Leben rausgelernt. Sie wird es nicht vergessen. Bin ich ganz sicher. Bin ich ganz sicher. Nehme ich von an. Aber ich wünsche trotzdem, dass es auf Deutsch gesagt runterschlüpft. Auch wenn sie dafür voll blöd anhören. Ist besser, soll sie wirklich verdauen. Ist wirklich so. Ich danke dir für deine Meinung und für deinen Anruf, Bianca. Ich bedanke mich auch bei dir. Schön, dass du da warst. Jetzt weiter. Nächste Anruferin, mal gucken, was sie zu sagen hat. Prima. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Dir auch. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema moralische Konflikte. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die in einer komplizierten Gewissensentscheidung stecken. Man kann das ja fast schon eine Gewissensentscheidung nennen, wo man nicht so ganz klar sagt, was ist jetzt das, was ist richtig oder was ist falsch. Ich habe gerade schon ein paar Beispiele genannt. Soll ich meinem Vater verraten, dass die Mutter einen heimlichen Geliebten hat? soll ich einem Kind aus einer Vergewaltigung sagen, dass das Kind aus einer Vergewaltigung stammt? Wir hatten ja vor letzte Woche dieses Thema mal angeschnitten hier in der Sendung. Soll ich einen Verwandten, der Fahrerflucht begangen hat und nur ich weiß es, soll ich den anzeigen? Was ist, wenn mir jemand einen Mord gesteht, vielleicht sogar der allerbeste Freund? Wie soll ich damit umgehen? Und so weiter. Also, morgen heißt das Thema moralische Konflikte. Und wenn ihr in einem solchen Konflikt steckt oder vielleicht mal früher gesteckt habt und mir erzählen wollt, wie ihr, welche Lösung ihr gefunden habt, entweder seid ihr zufrieden mit der Lösung oder im Nachhinein auch nicht zufrieden, dann könnt ihr gerne morgen anrufen ab 0 Uhr, wie immer, und während der Sendung natürlich auch und rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Jetzt bin ich herzlich willkommen mit Elke und Elke ist 44. Guten Morgen, Elke. Hallo Domian. Elke, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, hallo Domian, schönen Dank, dass ich erstmal durchgekommen bin und Kompliment an deine Sendung. Vielen Dank. Ja, also mein Thema ist, dass ich gesundheitliche Probleme habe. Es ist sehr vielfältig und das Hauptproblem ist im Moment, dass ich nicht essen und nicht trinken kann und ich eigentlich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Du kannst nicht essen und nicht trinken? Ja. Was hast du für eine Krankheit? Es hat vor 7 Jahren angefangen. Und dass ich immer wieder übel hatte und dann gebrochen und dann hat man, wie soll ich sagen, bin ich zum Spezialisten gegangen, hat man gesagt, okay, die Galle, der Gallengang ist abgeknickt, wir nehmen die Galle raus, aber da ist es keine Besserung gekommen. Ich habe dann 2004 über einen Radiosender einen Arzt gefunden, der 150 Kilometer von meinem Wohnort weg ist. Mhm. Und da sind wir dann hingefahren. Ich muss sagen, ich bin verheiratet und mein Mann, der tut für mich alles. Mhm. Er fährt mich überall hin und der hat dann erstmal festgestellt, dass ich Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe, 54 Stück. Und da sind vor allen Dingen Milchprodukte drin. Mhm. Also die ganze, alles was von der Kuh kommt und die Eier, die darf ich nicht und Hefe darf ich nicht. Mhm. Und also die ganze Palette von alles Dingen. Alles so als Bindemittel in Nahrungsmitteln. Mhm. Das darf ich alles nicht essen. Und er hat auch festgestellt, dass ich eine Amalgam-Unverträglichkeit, also das Amalgam in meinen Zähnen und ich hatte 20, also bestimmt 20 Blomben im Mund, dass mich das Amalgam also auch auf den Darm alles geht und sind das da die sind das die Ursachen für diese Erkrankung, die Lebensmittelunverträglichkeit und diese Amalgam? Also sie machen das mit schlimmer. Also es ist so, dass ich auch noch die Schilddrüsenkrankheit hatte, Hashimoto. Das heißt also diese Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und so wie ich das jetzt im Laufe meiner Odyssee erfahren habe, scheint das zusammenzuhängen. Mhm. Dass wenn man diese Schilddrüsenkrankheit hat, dann auch mit diesen Nahrungsmittelunverträglichkeiten dann zusammenkommt, dass das Immunsystem praktisch Antikörper auf die Nahrungsmittel macht, als ob das also Gifte sind, sag ich mal so, oder Bakterien, was ja eigentlich unsinnig ist. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, ich kann nichts essen und nichts trinken. Das kann ja so nicht sein, dann könntest du ja nicht mehr leben. Ja, es ist aber so und es ist in wie lange hast du denn jetzt schon nichts mehr gegessen und getrunken? Ja, also ich quäl mir hier was rein. Das ist dann wirklich bloß noch eine Tasse Tee und 2 Löffel Kartoffelbrei mit Möhren und so lebe ich jetzt akut seit Freitag wieder. Wie viel wiegst du? Also wiegen tue ich noch, wie soll ich sagen, meine 72 Kilo. Aber ich muss dazu sagen, ich habe innerhalb der letzten 4-5 Wochen 10 Kilo abgenommen. Ja, seit Freitag, sagst du. Und vorher ging es noch? Vorher ging, allerdings musste ich dazu sagen, ich hatte schon massive Beschwerden, das hatte sich angefangen. Ich habe im Juni eine Wurmkur machen müssen. Lass mich doch mal fragen. Wurmkur, also Würmer im Darm festgestellt. Ja, lass mich doch mal fragen, mit dem vorher. Die mich geschwächt haben und mir so eine Schmerzen bereitet haben vom Immunsystem her. Okay, heißt, Elke, jetzt gestatte mal, ich wollte dich was fragen. Ja. Bis Freitag, sagst du, ging es. Was hast du denn bis Freitag so zu dir nehmen können am Tag? Ja, da habe ich eigentlich fast normal gegessen, muss ich sagen. Ach so. Ich habe zwar sehr viel Kartoffeln gegessen, weil... Aber du hast mir gerade erzählt, dass du seit 7 Jahren diese Erkrankung hast. Ja, und das ist ja immer, es hat ja angefangen mit Schüben. Ah ja, also es sind immer wieder so... Es gibt ging es wieder phasenweise, es ging so ja wochenweise oder monateweise gut, dass ich essen konnte. Mhm. Und dann ist das wieder zusammengefallen. Dann hatte ich wieder eine Phase, wo gar nichts ging. Verstehe, also es geht hin und her. Bist du im Moment in ärztlicher Betreuung? Ich bin laufend in ärztlicher Betreuung, aber wenn ich nicht trinken kann, dann trockne ich aus. Und ich habe das Problem, dass ich in meinem Heimatort, wo ich hier wohne, schon zweimal jetzt von den Krankenhäusern, und ich habe nur zwei Krankenhäuser, hier abgewiesen wurde. Mit welcher Begründung? Ja, dass ich internistisch stabil bin, oder ich würde es mir einbilden. Ich sag's mal so, wie es ist. Das natürlich. Ich habe es auch schriftlich, wie soll ich sagen, ich habe mir diese Protokolle ja alle kopiert. Ich habe ja meine ganzen Unterlagen alles hier. Und da steht das ja dann auch drin, dass das denn, die sehen das denn eher psychisch. Bist du denn auch in psychologischer Behandlung? Ich bin auch psychisch schon lange in Betreuung, und meine Nervenärztin, bei der ich seit 93 bin, die sagte immer, ich weiß nicht mehr, was ich mit ihm machen soll. Ich habe auch schon versucht, Psychotherapien jetzt wieder zu machen. Das heißt, ich habe stationär schon mehrere gemacht und habe ja damals festgestellt, dass ich da irgendwo an einem Punkt bin, ja, es bringt mir irgendwo nichts. Es ist ja, wie soll ich sagen, 93 bin ich gesundheitlich zusammengeklappt. Und mit dem Essen wurde jetzt stellst du mich, Eike, vor ein großes Problem. Ich hätte natürlich jetzt, nachdem ich das am Anfang gehört habe, was du gesagt hast, erstmal dringlich geraten, eine sehr ausgiebige medizinische Untersuchung und Betreuung und zudem auch eine psychologische. Das alles ist ja nun schon geschehen. Ja, ja. Ja, was sprichst du dir von dem Anruf hier? Ja, ich muss mal irgendwie, wie soll ich sagen, drucklos werden. Ich weiß es nicht, ob es noch jemand gibt, der ähnlich, der diese verdammte Geschichte auch hat. Ich fühle mich irgendwo mit der ganzen Kiste auch allein gelassen. Weißt du, mit dem Druck ablassen ist natürlich immer gut, aber vielleicht hat dieser Anruf noch eine andere Wirkung. Bei so sehr komplizierten Fällen, die schon, wo man fast sagen kann, da sind alle möglichen Leute schon dran gescheitert, mache ich immer gerne einen Aufruf hier an meine Zuschauer und Zuhörer. Vielleicht kennt ja jemand diese Erkrankung. Vielleicht hat jemand sowas Ähnliches. Vielleicht kann irgendjemand der Elke einen Rat geben, einen Tipp geben oder vielleicht sogar einen Facharzt empfehlen. Dann meldet euch doch bitte bei uns, und wir stellen natürlich den Kontakt zu Elke her. Meldet euch am besten unter domian@wdr.de. Das ist wirklich lieb von dir, Domian, weil ich oft auch jetzt, wie soll ich sagen, meine Darmflora ist auseinander, also die ist nicht mehr richtig. Ich habe oft zu viel Pilze, muss Pilzkur machen, das geht alles über die Leber, das geht über die Bauchspeicheldrüse. Ich glaube, das ist jetzt so das Schlimme deines Krankheitsbildes ist klar geworden, Elke. Ja. Wenn wir einen Zuschauer haben, der eine Idee hat, werden wir uns natürlich mit dir sofort in Verbindung setzen. Weil ich nicht weiß, wo ich noch hin soll. Ich verstehe. Das ist so natürlich akut, dass ich nicht weiß, in welche Klinik ich soll. Ich verstehe. So, das ist jetzt mein Hilfsangebot, was ich hier erstmal tun kann für dich. Ja. Dennoch würde ich auch gerne, dass du nochmal, auch wenn du therapeutisch betreut wirst, nochmal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Okay? Gerne. Dann ich bin wirklich verzweifelt. Ich verstehe, dann legst du... Ich habe es ja schon erlebt in meiner gesundheitlichen Karriere, dass ich in so einen Affekt gekommen bin, wo ich Angst vor mir selber hatte, dass ich gedacht habe, ich mache jetzt in der Verzweiflung, in diesem Druck, den man innerlich hat, das Fenster auf und springe raus. So, deswegen werden wir dich jetzt, deswegen werden wir dich jetzt auch sofort wieder anrufen. Du legst bitte auf. Das ist lieb von euch. Elke, und wir rufen dich gleich an, ja? Ich muss ein großes Kompliment an eure Sendung machen. Dankeschön, Elke, liebe Elke. Ja, und vor allen Dingen auch an dich, also das, was du so erzählst und den Leuten auch raten kannst. Also ich bewundere dich, dass du das so machst. Sehr nett, sehr freundlich. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, also ich muss jetzt auflegen. Du legst bitte auf, ja, genau. Tschüss, danke. Elke, tschüss. Tschüss. Hier ist 26 Jahre alt Jennifer, guten Morgen. Hallo. Hallo. Hallo Jennifer, das klingt aber sehr ernst. Ja, das ist eigentlich auch. Gehst du mal mit dem Hörer irgendwie näher an den Mund, das klingt so. Ja, ja. Ja, so ist schon besser. Gut, super. Ja, es geht darum, dass mein Partner, also mein Mann, mich schlägt. Und ich komme da einfach nicht raus. Ich will die Beziehung nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr mit ihm zusammen sein, aber ich schaffe es nicht. Seit wann seid ihr verheiratet? Verheiratet erst seit 3 Monaten. Ach so, seit 3 Monaten erst. Und seit wann schlägt er dich? Wie bitte? Seit wann schlägt er dich? Seit 4,5 Jahren. Warum hast du ihn denn geheiratet? ja, wenn ich mir heute die Frage stelle, ich dachte, alles wird gut, alles wird schön und ich bin extra für ihn da weggezogen, wo wir gewohnt haben vorher, weil wir hatten vorher nur eine Wochenendbeziehung und ich dachte, wir heiraten, wir ziehen zusammen und dann ist es endlich. Mhm. Er schlägt dich seit 4,5 Jahren. Ja, aber und wie lange nicht täglich oder so, sondern es sind immer wieder so Gewaltausbrüche, die einfach stattfinden. Mhm. Wie lange kennt ihr euch denn überhaupt schon? Ja, 5 Jahre. Dann fing das relativ schnell an mit der ja. Gewalt. Ja. Diese Gewaltausbrüche, wie oft kommen die denn so in der Woche oder im Monat vor? Ja, wie gesagt, also das ist jetzt eine Weile schon, also heute Abend ist es passiert, aber davor ist es schon ungefähr, ja, bevor wir geheiratet haben, war es das letzte Mal, da hatten wir uns auch gestritten wegen irgendwas und dann ist er auch, der flippt einfach völlig aus, der sieht auch nicht, wo er hinschlägt oder was er überhaupt macht. Es ist heute, also heute gerade eben passiert? Ja, also heute Abend, ja. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ja, wir hatten uns gestritten und auf einmal ist er aufgestanden und der hat einfach drauf losgeschlagen. Der schlägt einfach drauf los. Schlägt er dich ins Gesicht? Ja, auch. Hm. Und sonst an den Körper auch? Ja, es war einmal so, dass ich am Boden lag und er immer noch zugetreten hat. Ich habe da keine Luft mehr gekriegt. Ich dachte wirklich, der bringt mich um. Aber Warst du nach so einer Gewaltattacke schon mal verletzt? Ja, schon öfter. Welche Verletzungen waren das? Ich hatte einmal eine Platzwunde im Gesicht, weil er so blöd auf den Staubsauger draufgehauen hat. Mhm. Und einmal, ich weiß nicht, ob meine Rippe gebrochen war, ich konnte auf jeden Fall 3 Monate nicht richtig atmen. Mhm. Wo ist er denn jetzt im Moment? Er schläft gerade. Er schläft? Ja. Hast du mit irgendjemandem schon mal darüber gesprochen? Ja, ich habe mit seiner Mutter darüber, oder beziehungsweise er hat mit seiner Mutter darüber geredet, weil er auf die Bilder nicht klarkam, weil er jetzt zweimal halt so heftig war, dass er selber damit nicht zurechtkam. Mhm. Und immer wieder die Bilder vor dem Kopf hatte, wie ich am Boden liege und ihn anbettel, dass er mich in Ruhe lässt. Mhm. Aber, ja, was, seine Mutter. Was sagt die Mutter? Die Mutter macht gar nichts weiter. Sie sagt auch einfach nur, ja, er wird zur Beichte gehen und dann wird alles gut. Er wird zur Beichte gehen und dann wird alles gut? Ja. Geht er zur Beichte? Er war bei der Beichte, aber nichts ist gut. Mhm. Entschuldigt er sich bei dir nach einem solchen Gewaltausbruch? Anfangs ja, jetzt nicht mehr. Er ist, wenn das passiert, aber nicht betrunken? Nein. Er macht das bei vollem Verstand und klarem Bewusstsein? Ja. Mhm. Du hast keine Gefühle mehr für diesen Mann? Keine positiven Gefühle mehr? Im Moment nicht, doch zwischendurch schon, weil ich einfach immer denke, er ist gar nicht dieser Mensch, wenn er so ausflippt. Er ist eigentlich ein herzensguter Mensch, aber... Wieso sagst du, er ist eigentlich gar nicht dieser Mensch, wenn er fast die ganze Zeit, während ihr euch kennt, sich so verhält? Was bildest du dir da ein? Was denkst du? Ich habe immer die Hoffnung, dass es einfach gut wird. Nach 4,5 Jahren? Ja. Da willst du mir ernsthaft sagen, dass du da noch eine Hoffnung hast? Nee, noch heute Abend eigentlich nicht mehr. Nee, das finde ich aber auch. Das finde ich aber auch, Jennifer. Nach 4,5 Jahren, weißt du, ich will dir mal sagen, nach einem schlimmen Gewaltexzess ist eigentlich schon Schluss. Es sei denn, der geht in Sack und Asche. Ja, aber bei mir nicht. Warum? Das ist doch nicht normal. Nee, das ist doch nicht normal. Das ist schlimm, ausgesprochen schlimm, wenn Menschen so etwas anderen Menschen antun. Ausgesprochen schlimm. Und ohne jegliche Diskussion. Und vor allen Dingen, ihr seid frisch verheiratet. Ja. Ihr habt hoffentlich keine Kinder? Doch. Doch? Stück. Wie viel? 4. Also 2 habe ich mitgebracht, 2 haben wir gemeinsam. Hat er dich schon mal vor den Kindern geschlagen? Geschlagen direkt nicht. Mein, ja, er hat mich schon rumgeschubst oder grob angefasst, aber so geschlagen hat er mich vor dem nicht. Aber ich denke, sie haben es mitbekommen. Ich meine, der ist einmal so ausgeflippt, dass nicht nur ich, sondern auch die Wohnung kaputt war. Ich meine, das. Wie alt sind die Kinder? Das Älteste ist 9 und der Kleinste ist gerade 1 Jahr geboren. Ja, natürlich kriegen die das mit. Natürlich. Auch die Stimmung kriegen die Kinder mit. Das 9-jährige Kind mit Sicherheit. Ich finde, das klingt ganz schlimm, Jennifer. Ich appelliere an deine Verantwortung dir gegenüber und vor allen Dingen auch deinen Kindern gegenüber, dass du da rausgehst. Ich sage nicht mehr, versuche diese Beziehung hinzubiegen. Ich sage, geh raus aus der Beziehung. Geh raus. 4 Jahre Gewalt sind so unglaublich schlimm, dass es keine andere Chance mehr gibt als rausgehen. Du lebst in Angst Du lebst in Demütigung. Du hast kein Glück. Nee. So. Was ist das für ein Leben? Ja. Was ist das für ein Leben? Er denkt, wir sind glücklich. Wenn er mit anderen redet, er redet davon, wie glücklich wir sind. Ja, er hält eine Fassade wahrscheinlich aufrecht nach außen. Ja, ich kann es nicht mehr. Aber du weißt, wie verlogen diese Fassade ist. Ja. Und du bist die Leidtragende und die Kinder sind die Leidtragenden. Jennifer, ich möchte, dass du jetzt noch eine Beratung von meiner Psychologin bekommst. Ja. Was du tun könntest. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Du bist Mutter von 4 Kindern und ja. Bist seelisch verständlicherweise sehr angeschlagen. Dass man das nicht so zack, zack alles dann erledigen kann, ist mir völlig klar. Wir werden dir jetzt mal so ein paar Sachen an die Hand geben, wo du dich zum Beispiel hinwenden kannst. Vielleicht sogar in ein Frauenhaus gehen könntest. Das muss man überlegen, was du tun solltest. Aber ich rate, du bist eine junge Frau von 26 Jahren. Ich rate dir wirklich dringend jetzt, dein Leben zu verändern. Ja. Tu es für deine Kinder auch. Tu es für deine. Stell dir vor, wenn die Kinder irgendwann älter sind und die sagen, warum bist du bei dem geblieben? Warum hast du unsere Kindheit auch damit versaut, dass du bei dem geblieben bist? Ja, ich denke, dass ich denen was Gutes tue, wenn der Papa noch mit dabei ist. Nein, aber nicht so ein Papa. Nicht so ein Papa. Dann lieber alleinerziehend und friedlich und glücklich, als in einer gewaltverseuchten Ehe. Da tut man Kindern nie Gutes. Denn du überträgst die Angst natürlich auch auf die Kinder. Wie schlimm ist es, wenn kleine Kinder schon früh in ihrem Leben mit Angst konfrontiert werden? Das behalten die ihr ganzes Leben. Jennifer, du wirst von Simone, meiner Psychologin, angerufen. Ja. Alles kriegst du an die Hand und ihr könnt auch nur mal in Ruhe miteinander sprechen. Ja. Ich wünsche dir viel Kraft und viel Glück, vor allen Dingen, dass du das alles schaffst, was jetzt vor dir liegt. Ja, danke. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist noch Petra. Petra ist 54. Guten Morgen, Petra. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Petra, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe mich ein bisschen verguckt. Ich möchte das auch nicht so in die Länge ziehen. Mhm. Ich habe vor 4 Jahren einen Schicksalsschlag gehabt und zwar, ich habe eineiige Zwillinge und da hat sich vor 4 Jahren einer davon das Leben genommen. Plus ganz kurz, die Kinder haben beide mit 20 geheiratet, die erste Freundin, die sie hatten und von diesem Jungen, der tot ist, hat sich eben die Frau einen anderen Mann gesucht und das hat mein Kind überhaupt nicht verkraftet und hat sich dann das Leben genommen. Und dieser andere Junge, sieht nicht nur so aus, spricht nicht nur so, das ist alles gleich. Also ich kriege jedes Mal einen Schreck, wenn ich ihn sehe. Wir leiden sehr, sehr darunter. Und nach dem Tod meines Sohnes, das wird jetzt im Februar werden, das 5 Jahre, hat sich das Verhältnis zu meinem anderen Sohn total geändert, wo ich sehr, sehr traurig bin. Er hat sich zurückgezogen. Sagt natürlich nicht, er gibt mir die Schuld, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er mir Schuld gibt, weil ich mich habe scheiden lassen. Mhm. Also die Scheidung ist gewesen, waren die Kinder 9 Jahre alt und es ist eigentlich eine ganz saubere, anständige, ordentliche Scheidung gewesen. Ich hatte auch einen wunderbaren geschiedenen Mann, der sich nach der Scheidung sehr, sehr um die Kinder gekümmert hat. Petra, weißt du was? Ich möchte, dass es doch so ein großes und ernstes Thema, was du angeschnitten hast. Ja. Das möchte ich jetzt nicht in den letzten Sekunden durchhetzen. Ja. Können wir uns denn vielleicht verabreden für, morgen haben wir ein festes Thema, für Mittwochnacht, dass wir nochmal miteinander sprechen? Na, Mittwoch geht nicht, weil wegen meinem Dienst. Ging es am Freitag? Ne, ich hatte eher Montag gesagt. Weil ich können wir nächste Woche Montag nochmal miteinander telefonieren? Ich könnte das nochmal probieren. Dann würden wir dich gleich nochmal anrufen und das besprechen im Hintergrund. Ja. Dann, ich möchte gerne mit dir ausführlich und in Ruhe sprechen. Das war jetzt mein Fehler, dass ich nicht auf die Uhr richtig geguckt habe. Ist kein Problem. Ja, dann wir melden uns gleich nochmal bei dir und dann wird die Redaktion das mit dir besprechen für nächste Woche. Gut, Domian. Ja? Dann bis nächste Woche. Alles schönen Liebe. Schönen Abend noch. Tschüss. Ihnen, ja? Tschüss. Schönen Feierabend. Danke. Ja, danke schön. In der Technik heute Nacht Patricia Unger und Malte Imels und morgen heißt unser Thema, wie ich es gerade schon so erklärt habe, moralische Konflikte. Ich möchte gerne mit Menschen reden, die in einer Zwickmühle stecken. Soll ich das so tun, soll ich es so tun? Und ihr euch nicht so im Klaren darüber seid, was das Richtige ist und wie ihr euch verhalten sollt. Also beispielsweise, nur ein Beispiel nochmal zu nennen, soll ich einen Verwandten anzeigen, von dessen Fahrerflucht nur ich alleine weiß. Um eins geht's los, morgen 1 Uhr Radio 1 live, wieder erfahren sind 1 Festival. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen, tschüss.